Tja, wir gehen da. Was war das denn jetzt? Also Karle Potze nicht so gut. So noch was kein Wüste. Das ist ein Stück. Wenn ich schön finde. Letztes Mal den Donnerball fest. Leli ist gerade toasty. Nee, noch nicht. Ist noch nicht so weit. Ich mach den immer. Du bist ja lieb, gell? Und die Emine war auch lieb, als ich jetzt mit dir den Donner Buddy aufgezeichnet habe. Dann sei du kurz lieb, halt mal hier drüben fest, Eminchen. Super. Heißt der richtig Donner Buddy? Ja, ich nenne den so. Kennt ihr den Film, Ted? Mit dem Teddybär? Ja, so, der hallo, ist Laura. Ja, hallo, hier ist Laura. Hallo, hier ist Lili. Ja, der ist erst ab 16, der ist ja. Hallo, hier ist Lili. Es geht jetzt nicht um die Inhalte ab 16, sondern es geht ja darum, dass jetzt jeder einen Donnerbuddy hat. Und zwar, ein Donnerbuddy ist jemand, der einem hilft, wenn mal ein Donner kommt. Dann nimmt man schnell seinen Donnerfreund, gell? Und dann weiß man, es kann einem nichts passieren. Nein. Ich hab ihn immer gefragt, also. Na gut. Ist nicht gruselig. Der ist versaut. So, jetzt haben wir schon mal einen wichtigen Teil unserer Expedition geschafft. Vorsicht, Coco. Ich hab geschnitten. Ein bisschen Probleme mit der Leichtbauweise des Tisches. Ich kann ja. Das wäre schön, wenn jemand für Emine. Ich schneide für Emine aus, bin nämlich besser in der Reihe. Wer heißt hier Coco? Was für eine Frage. Ja, warte, wo ist sie? Ja. Heißt du mit Nachnamen Loris? Ja. Das ist recht, Händler. Ich kann aber mit links schneiden, da sieht halt so ein bisschen bedeppert aus. Das wollte jetzt keiner wissen. Nein. Ja, jetzt machen wir mit den beiden Kleinen. Ja. Dann wollte Flo und Annalena. Aber ihr könnt dann, also wenn frei ist, kommst du einfach. Ich bin, ich bin. Ich nur auf Laura, weil deswegen wollte ich dann nur was machen. Ah ja, es ist schlecht jetzt wegen Platz. Also wenn du hier auf der Ecke klarkommst. Gern. Dann kannst du es probieren. Aber den restlichen. Ich kann auch nicht hinstellen. Ja, kann ich auch. Na, nein, du kannst das jetzt nicht leiden. Wer möchte denn für Coco mal den Chat ausschneiden? Ich. Oh, Kalle ist da. Ist es in Ordnung, Kalle, wenn der Kalle deinen Chat ausschneidet, Coco? Oh, gut. Ich sag das, ja, Kalle kann das bestimmt gut. Ich nehme das mal als ja. Coco ist verwirrt, weil der Tisch immer wegrückt. Das ist ein komischer Tisch, gell? Ja, nimm's nicht persönlich, der haut nicht vor dir ab. Welche Farbe denn? Blau. Na, hallo, hier ist die Mimi. Nein. Schablone kannst du selber, ja, gell? Coco? Ja. Sag mal, hallo, hier ist die Coco? Ich. Ja, mach. Ich dachte, zwei. Ja, Ben steht hier auf der Ecke, der bastelt im Stehen. Hast du gut beobachtet. Ich bin nach Emine und Coco dran. Genau. Und zack. Hallo, wo ist dein Teddybär? Wo ist denn dein Teddy? Annalena, Anna, meine ich. Bei Karle. Ach, platt gesessen. Nein, er saß nicht drauf, er saß daneben. Das war nur ein Spaß. Ich weiß da. Hier, der obere Strich, Ben. Die Kankala. Wir haben vorhin ein Teddy-Theater gemacht. Ja. Ein Teddy-Theater. Ein Teddy-Theater. Schere für Ben, du bist kein Linkshänder, gell, Ben? Ich bin kein Linkshänder. Gut, dann kriegst du eine kein Linkshänder-Schere. Alle aus meiner Familie sind Rechtshänder, außer natürlich Lilly. Die ist die einzigste Linkshänderin. Ja, ja. Das ist halt so. Das ist halt so. Ja, ja. Paul, das ist eben. Also, er hat mit dem Puck geschossen, ich habe abgewehrt, dann ist er erst auf Fensterbrett und dann ist er rund. Ja. Also, wenn irgendwann mal die alle gefunden werden, ihr habt es auch probiert, den rauszuholen. Genau, über Meter, wenn die Heute runterheizt. Ich denke, Mama, das hat da steckt der andere daneben. Paul, das ist mies. Das hat ein Steven Jonas und ich auch schon. Das war so mies. So, ihr Mädels, ihr müsst mir mal jetzt eine Frage beantworten. Welche, vielleicht kommt auch gleich der Eismann. Oh, Welche Farbe möchtest du? Der Teddy bekommt eine Fliege. Möchtest du eine rote Fliege, eine gelbe für den blauen Teddy oder eine blaue? Die. Die? Ja. Die Farbe. Mimi, willst du eine rote? Du bist ein bisschen dünn, ich nehme eine dicke. Ja, du willst eine rote. Mimi will eine rote. Jetzt brauche ich wieder mal deine Hilfe. Und zwar, wenn ich das hier drunter positioniert habe. Jetzt, drück mal drauf hier oben. Richtig feste. Ganz feste. Oh, stark, gut. Oh, so stark. Ah, nicht stark genug, warte. Nochmal. Nochmal. Lass mal frei. Ah, jetzt hat sich natürlich verklemmt. Ach Mensch. Das ist schon eine schwierige Sache mit so einem. Ja, weil vorhin jemand rumgespielt hat. Obwohl ich gesagt habe. So ein Ding, das fällt mir noch nicht ein. Jetzt kann ich. Ja, hier sind die Dinger. Ich bin guter Hoffnung. Richtig. Ja. Ach, nein. Jetzt. Ist das schon wieder die Fußball Laura hier? Ja. So. Zauberlabum wird es eine Fliege. Ich erkenne dich immer nur am Hals. Das ist immer so. Beim Fußballspiel schon aufgefallen. Setz dich hier. Das mache ich immer. Fußball auch. Ich mache das nie ab, egal ob ich schwitze oder nicht. So, Emine, jetzt brauche ich auch deine Hilfe. Na gut, da mache ich es ab, falls ich mich schwitze. Welche Farbe möchtest du? Er wirkt mich meistens. Teddy bekommt eine Fliege. Das muss ja auch nicht sein. Sollte eine rote Fliege bekommen, eine Ich bin am Samstag, so, ich bin in deiner Mitte, wenn es geht. Ja? Ja. Schön, freue ich mich drüber. Jetzt machen wir das zusammen hier. Wann beginnst du zum Beispiel eigentlich? Fliege draus. Man nennt das Fliege. So, und jetzt richtig bis durchdrücken. Teste. Nochmal. Ja. Mal gucken. Ja. Perfekt. Perfektion.